Manche Sachen sind wahrscheinlich besser hinter geschlossenen Türen getan. Wenn es nicht demokratisch ist. Ja, demokratisch ist es nicht, aber was ist schon in diesem Leben demokratisch?